Das war total peinlich, sagte ich. Bin in der Schule dafür ganz schön aufgezogen worden. Als Dave nach Westen aufgebrochen ist, habe ich gehört, hat er alles, was er zu brauchen glaubte, in die Satteltaschen seiner Harley-Davidson gepackt und ist einfach davongebraust. Ihre Eltern haben seinen restlichen Besitz auf einem Hofflohmarkt verkauft und ihm das Geld geschickt. In seinem Auftrag hat ihr Vater auch sein Haus verkauft. »Zu einem recht guten Preis, was sehr nützlich war«, sagte ich. Onkel Butch hatte damals schon angefangen, in Vollzeit zu malen, und er hat das Geld zum Überleben gebraucht, bis er seine Bilder verkaufen konnte. Und damals hat auch Ihr Vater bereits in Vollzeit geschrieben. Ja, und er hat daneben weiter die Müllkippe betrieben, bis er sie Anfang der 90er an die Stadt zurückverkauft hat. Danach ist sie planiert worden. Er hatte auch Pee-wee gekauft und schließlich weiterverkauft. Den Gewinn hat er der Stadt gespendet. »Im Ernst? Das hat er mir nie erzählt.« »Auch meine Mutter nicht, obwohl sie das bestimmt gewusst hatte.« »Aber so war's. Und warum auch nicht? Er brauchte das Geld ja nicht mehr. Damals war das Schreiben sein Beruf und das ganze städtische Zeug nur ein Hobby.« »Gute Werke, sagte ich, sind nie ein Hobby.« »Hat Ihr Vater Sie das gelehrt?« »Meine Mutter.« Was hat sie denn zu der plötzlichen Veränderung ihrer Vermögensverhältnisse gesagt, ganz zu schweigen von Onkel Butchs plötzlichem Reichtum? Ich dachte über ihre Frage nach, während Susie unsere Muffins und den Kaffee servierte. Dann sagte ich, darüber möchte ich eigentlich nicht reden, Miss Crawford. Sie können gern Ruth zu mir sagen. Dann also Ruth. Aber ich möchte trotzdem nicht darüber reden. Sie bestrich ihren Muffin mit Butter. Dabei musterte sie mich mit einer Art strenger Fassungslosigkeit. Ich weiß keinen besseren Ausdruck dafür, was bewirkte, dass ich mich unwohl fühlte. »Mit dem Material, das ich habe, kann ich eine gute Story schreiben und an die Yankee verkaufen«, sagte sie. »Einen langen Artikel voller Lokalkolorit und amüsanter Anekdoten. All dem Main-Scheiß, den die Leute so lieben. Viel Howdy, und da küsse ich mir einen Ferkel.« Ich habe Fotos von Dave Lavadiers Gemälden auf dem Deponiezaun, ich habe Fotos, auf denen ihr Vater, der berühmte Autor, einen Badeanzug im Stil der 20er Jahre trägt, während seine Mitbürger darin wetteifern, ihn in ein Wasserbecken plumpsen zu lassen. $2 für 3 Würfe auf den großen Hebel zum Eintunken, der Gewinn an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen. Die Leute haben jedes Mal gejohlt und geklatscht, wenn er reingeplumpst ist. Ich habe Fotos von Ihnen, wie Sie Touristen und Sommergästen Grillhähnchen verkaufen, beide mit Schürzen und hohen Kochmützen mit der Aufschrift »Sie dürfen den Koch küssen«. Oh, das haben viele Frauen getan. Ich habe Anglergeschichten, Jägerlatein, Berichte über gute Taten wie das für den Mann mit dem Herzanfall eingebrachte Heu. Ich habe die Story, wie Laird mit Alkohol am Steuer erwischt wurde und den Führerschein abgeben musste. Ich habe das alles. Und eigentlich doch nichts, jedenfalls nichts Substanzielles. Die Leute erzählen liebend gern Geschichten über sie. Ich hab Laird Carmody damals gekannt, ich hab Butchie Lavadier damals gekannt, aber keiner kann mir erklären, was sie geworden sind. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ich sagte, das sei mir klar. Sie müssen einiges wissen, Mark. Scheiße, was ist damals passiert? Können Sie mir das nicht verraten? »Da gibt es nichts zu erzählen«, sagte ich, was natürlich gelogen war, und ich glaube, das war ihr bewusst.